nichts süß, die sind gefährlich. Wisst ihr, was die mir letztens zum Geburtstag geschenkt haben? Den Norovirus. Wow, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich hatte mir eine Playstation gewünscht. Gut, so ein Norovirus kannst du wenigstens öfter ein- und auspacken. Boah, mir ging's so schlecht, ich habe freiwillig Zwieback gegessen. Und Leute, Hand aufs Herz, ich hasse Zwieback. Zwieback schmeckt, wie es klingt. Das ist so Zwieback. Zwieback ist Toastbrot mit Burnout. Das ist Zwieback. Das, ich verstehe das nicht. Vor allem, Leute, habt ihr schon mal Zwieback im Bett gegessen? Mach das nicht. Das ist gefährlich. Da liegst du im Bett, dir geht's schon schlecht, du leidest, drehst dich einmal um. Wow! Die ganzen Krümel, machst eine Ausbildung zum Fakir. Das ist Zwieback. Und du isst ja auch Zwieback nur, wenn du krank bist, oder? Also ich habe noch nie irgendwie, es gab noch nie eine Situation, wo ich dachte, ja, jetzt Zwieback, das wäre geil. Ich habe noch nie so einen Kumpel angerufen und gesagt, ey Lukas, ist Wochenende. Ich hab frei. Ich hab Bier. Hast du Bock rumzukommen auf Bier und Zwieback? Ist noch nie passiert. Aber stellt euch bitte mal vor, so zwei Jungs auf der Couch, gucken vielleicht noch einen Film. Film gestartet. Da das kalte Bier. Und dann wandert die Schale Zwieback rein. Und du denkst, ach, wenn's hier ist, dann greife ich Schleckermäulchen doch mal rein. Und dann sitzen sie. Guter Film. Am nächsten Tag wirst du in der Stadt gefragt, ey, wie war denn der Film gestern? Keine Ahnung, ich habe kein Wort gehört. Dankeschön. Generation Gag mit Lukas Wandke. Auch als Video im Netz. 1live.de. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. I'm 19 and I'm on fire, but when we're dancing, I live and die. Meet somebody, take them home. Let's kiss and then take off our clothes. It's just another graceless night. The night spent off our faces, trying to find these perfect places. What the fuck are perfect places anyway? Eins live. Fucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't allowed to have no clue. Cause I know we'd be so complicated, but we'd be so smitten. It's crazy. I can't have what I want, but neither can you. Shove, damn, baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yes, I know we'd be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend. I ain't your girlfriend. But you don't want me to say nobody else, and I don't want you to say. But you ain't my boyfriend. It's easy, careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when the trust low. Bad vibes with the fungo. Grande und Social House mit Boyfriend.

Stopp halt die Luft an, Baby, ich bin nicht dein Traumprinz, der deinen Wunsch erfüllt. Ich bin nur ein Vagabund und ich folge dem Wind. Stopp halt die Luft an, Baby, ich bin nicht dein Traummann, ich bin der Bowser. Ich bin nur ein Vagabund und ich folge dem Wind. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt ein Mädchen, das mich liebt und mich vermisst, so wie du. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt ein Mädchen, das mich liebt und mich vermisst, so wie du. Und ich lieb euch alle. Ich leck dir den Ring an den Finger und auf einmal verschwinde ich für immer, weil ich bin, wie ich bin, auf JJ und Jin. Du hoffst, ich komm irgendwann zurück, tut mir leid, Baby, du hast kein Glück, weil ich bin, wie ich bin, unterwegs mit dem Wind. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt ein Mädchen, das mich liebt und mich vermisst, so wie du. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt ein Mädchen, das mich nie wieder vergisst, so wie du. Und ich lieb euch alle. Bei dem Namen, den du kennst. Oh Baby, ich bin lang schon weg. Und ich lieg in einem anderen Bett. Lieg in einem anderen Bett. Oh Baby, klinge nicht bei dem Namen, den du kennst. Baby, ich bin lang schon weg. Und ich lieg in einem anderen Bett. Tut mir leid, Baby. Ich lieg in einem anderen Bett. Ich will nicht, dass du eine Träne vergießt. Nur leider bin ich nicht nur in dich, sondern jetzt. Kommt bei uns die neuesten Hits. Jeden Tag, die ganze Woche. Und immer sonntags ab 14 Uhr eine ganze Sendung lang. Ich bin's, Philipp Esterewitsch. Ich spiele euch die neuesten Songs, die die Woche über rausgekommen sind, von euren 1Live-Stars. Immer bei dir. Neu für den Sektorsonntag. 4 Stunden. Oh. Alles, was neu ist. Wer auf neue Musik steht, sollte diese Sendung hören. Neu für den Sektorsonntag. Nur in 1Live. 1Live. Stauschau. Um 17:30 A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Hagen-West und Vollmerstein. 2 Kilometer Stau und weiter auf der Strecke zwischen Kreuz Wuppertal Nord und Langerfeld nochmal 1 Kilometer. A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Köln Nord und Köln Niel 1 Kilometer. Die A42 Dortmund Kamp Lindfort ist zwischen Gelsenkirchen Schalke und Hessler wegen Bauarbeiten bis Montag gesperrt. A42 Kamp Lindfort Richtung Dortmund zwischen Herne-Baukau und Börnich 1 Kilometer. Und die A59 Bonn Richtung Köln, die ist zwischen Kreuz Bonn Ost und Dreieck Bonn Nordost wegen Bauarbeiten auch bis Montagmorgen dicht. 1Live. Mit Lisa Kestel. Hallo Sektor, euch ein schönes Wochenende. Sundown and they all come out. Lamborghinis and they're in it, hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I'm loving. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. Still alone. Let's leave. hit you somehow. Getting out of this conversation here. No looks done in this. Don't ask that question here. This is just my only fear that we become beautiful people. Top designer clothes, front row of fashion shows. What you do and who you know inside the world. Beautiful people, champagne and rolled up nose, prenups and broken homes. Surrounded but still alone. Let's leave the body. That's not who we are. We are, we are, we are. We are not beautiful. Yeah, yeah, that's not. Live mit Lisa Kestel. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop out. And like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but I've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun. And snakes and stones never broke my bones, so taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. Cause shade never made anybody less gay. On the internet, comparing all the girls who are killing it. But we figured you out, we all know now. We all got crowns, you need to calm down. Uh-oh, uh-oh, uh-oh, you need to. Die erste Vorlesungswoche ist durch. Ich hoffe, ihr habt das gut überstanden, ohne allzu viel Verwirrung. Außer ihr wart am Mittwoch an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf in der 38 Vorlesung Logik 1. 1 Live. 1 Live. Daniel Danger. Undercover. Undercover ist eine ganz neue Rubrik für unseren Mann für die harten Aufgaben, Daniel Danger. Er schlüpft in die Rolle von Menschen aus dem Sektor. Er kann praktisch jeder und jede sein. Euer Date von gestern Abend, die Zahnärztin, die euch morgen drei Zähne zieht, oder eben euer Prof in der Uni. Wir haben Daniel zu Professor Dr. Gottfried Vosgerau gemacht. Der hatte die Philosophievorlesung eigentlich halten sollen. Stattdessen stand ein verkleideter Daniel Danger vor 200 Studenten. Natürlich ohne jeden Plan von Philosophie und Logik. Das hat trotzdem keiner bemerkt, bis nach 90 Minuten der echte Gottfried Vosgerau neben Daniel Danger aufgetaucht ist. Schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zur Veranstaltung Logik 1 im Wintersemester 2019-2020. Ja, was ist eigentlich Logik? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage dieses Seminars, dieser Vorlesung Logik 1, die wir klären wollen. Die allererste, die sich hier traut. Ich überlasse Ihnen dann auch die Bühne einfach ganz kurz. Ich setze mich einfach hier mit rein. Ja, okay, also ich würde sagen, Logik nutzen wir in dem Sinne, wovon wir auch ein bisschen profitieren können. Zum Beispiel ist bei mir so, ich fahre mit dem Fahrrad schneller zur Uni als mit dem Bus. Klasse. Super. Das ist eine glatte Eins. Vielen Dank. Fokussierung immer auf Aspekte, die uns nicht interessieren. Ja? Alltagssprache ist wie das Auge, Logik wie die Nase. Ich finde es erstaunlich, wie viele Menschen hier mitmachen, obwohl hier so ein Stuss an der Tafel steht. Also, aber wer sind Sie jetzt, dass Sie sich das anmaßen, hier sowas zu sagen? Ich bin Gottfried Vosgerau. Sie auch? Ich bin auch Gottfried Vosgerau, ja. Ich halte auch diese Veranstaltung. Ja. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken, dass Sie eingesprungen sind zunächst mal, aber ich würde das jetzt wieder übernehmen gerne. Also ich fand die Vorlesung richtig cool und war eigentlich erst so gut drauf, von wegen, ich freue mich jetzt jede Woche da drauf, und dann habe ich erst mal gar nicht verstanden, was passiert ist. Es ist so genial, oder? Daniel Danger Undercover. Guckt euch das ruhig nochmal an. Auf 1live.de gibt es ein Video oder auf unserer Facebook-Seite. Und natürlich gibt es das auch bei Instagram zu sehen. Richtig gut gemacht. Daniel Danger Undercover. Nur in 1live. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. Right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus packing my bong. And if you don't believe Läden neu. Für den Sektor. Wir sind wieder hier. Wir sind S3ED. Neu für den Sektor. Yeah. Dickes Haus, Mann, ich bin reich. Dicker Bauch, Money for life. Gib es aus, Shop allerlei. Ja, ich gib es zu, Money macht frei. Dicker, komm mit mir, Money dabei. Komm, ich zahle ein Bier, Money für zwei. Zwischen dir und mir ein anderer Vibe. 99 Probleme, aber Money ist keins. Kaufe Liebe, hey, Money für Teich. Kaufe Frieden, gib Money dem Feind. Turm in der Wüste, Money Dubai. Bon Appetit, Franck Ribery, goldenes Kalt. Wer schrubbt das Bad? Money ist Zeit. Luxus-Apartments in der Schweiz. Money, Money macht Harlem weiß. Kids kaufen für Money nur Scheiß. Money am Mike, 50 Cent Money für Ike. Dritter Advent, sie tun mir leid. Brot für die Welt, Money für Reis. Lotto King, Mann ist reich. Alles versenkt, Money bye-bye. Die Frau zieht zu viel, die Mann allein. Föhn in die Wanne, außen vorbei. Thyssen Krupp, Money ist halt. Robin Hood, Money im Wald. Wenn einer das Money gerechter verteilt, kriegt er auf die Fresse, das Money ist meins. Charts auf der 2 mit Bam Bam, Bam Bam. So weit bin ich noch nicht gekommen mit der Information. 5:45 ist es. 1 Live. Tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, whoa. So tired of love songs, tired of love. Just wanna go home, whoa. Party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling in love. you work it. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle? Um 5 vor 6, mein Name ist Lisa Kestel, ich gehe jetzt mir was zu essen kaufen und hier übernimmt jetzt JC Zeller. Ciao! Reklame. Für die schönsten Augenblicke gibt es den neuen Renault Clio mit besonders großem Touchscreen. So ausdrucksstark und verführerisch wie noch nie. Und damit es für Sie noch schöner wird, gibt es den neuen Renault Clio sowie viele weitere Renault-Modelle jetzt mit kostenlosen Winterkompletträdern, 0% Zinsen und 5 Jahren Garantie. Bei allen teilnehmenden Renault-Partnern. Ob wieder ein Jahr älter oder Jawort vorm Altar. Es gibt viele gute Gründe anzustoßen. Mit deinen 24 individuellen Warsteiner-Etiketten. Einfach eine Kiste Warsteiner kaufen, Bon hochladen unter warsteiner.de, deine eigenen Etiketten kreieren und anstoßen. Das einzig Wahre. Warsteiner. Mancher fragt uns, nach über 10 Jahren Ford-Gewerbewochen, wie viele Innovationen stecken da noch im Original? Unsere Antwort, jede Menge. Freuen Sie sich auf innovative Fuhrparklösungen für Ihr Unternehmen, wie den Ford Mondeo Hybrid Turnier für 229 Euro Ford Lease Full Service Rate. Ein Angebot der Ford Bank exklusiv für Gewerbetreibende bei teilnehmenden Ford-Partnern und nur in den Ford-Gewerbewochen. Ford, eine Idee weiter. Mein Schutzengel müsste mich immer begleiten. Am besten mein ganzes Leben. Wer weiß, was da noch alles auf mich zukommt. Oder wer? Dann zur Provinzial. Das Leben passiert. Wir versichern es. Immer da, immer nah. Provinzial. 1 Live. 1 Live.